Gratulation zum zweiten gelungenen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete Fassung 14 in der DVJK veröffentlichten jüngst die Jatiya-Partei, die Volksunion und das Zoo-Technologie-Institut in Bangladesch eine gemeinsame Erklärung. Darin äußerten sie ihre feste Überzeugung davon, dass das koreanische Volk trotz der wilden Herausforderungen der USA und ihrer Anhänger die mächtige nukleare Abschreckungskraft für Souveränität des Landes, Existenzrecht der Nation und ewiges Glück weiterentwickeln und in der Auseinandersetzung mit dem Imperialismus und den USA und beim Aufbau des starken sozialistischen Staates den endgültigen Sieg erringen werde.